Deutschlandfunk. Hintergrund. Wir haben ja diese Botschaften erhalten, dass bei diesen Vorfällen jetzt auch deutsche Waffen im Spiel gewesen sind. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Stresser, im Februar bei einem Besuch in Mexiko. Dort, im Bundesstaat Guerrero, waren im Herbst vermutlich 43 Studenten erschossen worden. Für die Tat sollen kooperierende Drogenbanden, die örtliche Polizei und der Bürgermeister der mexikanischen Stadt Iguala verantwortlich sein. Die örtliche Polizei hat laut Medienberichten offenbar auch Sturmgewehre des Typs G36 im Arsenal gehabt. Diese Sturmgewehre stammen mutmaßlich von dem baden-württembergischen Waffenhersteller Heckler und Koch. Deutschland hatte zwischen 2005 und 2007 Ausfuhrgenehmigungen für diesen Waffentypus erteilt. Allerdings nur für bestimmte Regionen in Mexiko. Der Bundesstaat Guerrero gilt jedoch als einer der gefährlichsten und korruptesten. Hierher hätte es also keine Lieferungen geben dürfen. Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Stresser, erklärte in Mexiko: Ich kann nur sagen, wenn mit Waffen aus Deutschland Verbrechen begangen werden, dann ist das für mich ein Anlass, mich dafür zu entschuldigen, auch wenn ich den Opfern damit keine Genugtuung gebe. Aber es ist für mich einfach ein Anspruch, das so zu sagen. Heckler und Koch lehnt eine Interviewanfrage mit der Begründung ab, das Unternehmen äußere sich nicht zu Spekulationen. Zeitgleich verweist der Waffenproduzent auf eine Meldung der deutschen Presseagentur vom Januar dieses Jahres. DPA gibt darin die Erklärung der mexikanischen Regierung wieder, dass bei dem mutmaßlichen Massaker an den Studenten keine deutschen Waffen verwendet worden seien. Genau heißt es in dieser Meldung, man habe keine Erkenntnisse, die dies bestätigten. Christoph Stresser erklärte während seines Mexiko-Besuchs zudem, die dortige Regierung kenne die Klausel gar nicht, wonach nur in bestimmte Bundesstaaten Waffen geliefert werden dürfen. Allerdings hatten das auch schon zwei Journalisten von Report Mainz im Jahr 2010 aufgedeckt. Kurz nach der Fernsehsendung fand eine Hausdurchsuchung bei Heckler und Koch statt. Seit 5 Jahren ermittelt die Stuttgarter Staatsanwaltschaft nun wegen der Lieferung von Gewehren nach Mexiko. Anklage wurde noch nicht erhoben. Aktuell ist das Unternehmen wieder in den Schlagzeilen. Auch hierbei geht es um das Sturmgewehr G36, allerdings um die Treffsicherheit der Waffe. Sie gehört zur Standardausrüstung der Bundeswehr. Heute ist das Ergebnis einer umfangreichen technischen Studie zum G36 ans Verteidigungsministerium übermittelt worden. Der Kern dieses Berichts ist seit Wochen bekannt. Ministerin Ursula von der Leyen erklärte Anfang des Monats: Es sieht so aus, als ob das G36 doch ein Präzisionsproblem hat, insbesondere bei hohen Temperaturen. Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann werden wir ihn genau analysieren, ob und inwieweit ein neues und anderes Gewehr angeschafft werden muss. Die Bundesregierung hat nun 2 Expertenkommissionen eingesetzt. Die eine soll herausfinden, ob Soldaten im Auslandseinsatz durch mögliche Probleme mit der Waffe gefährdet wurden. Die andere wird die Organisation von Bundesverteidigungsministerium und Bundeswehr auf Schwachstellen untersuchen. Denn die Bedenken zur Tauglichkeit des G36 sind nicht neu. Der Waffenhersteller Heckler und Koch in Oberndorf hat die Beanstandungen mehrfach zurückgewiesen und das Verteidigungsministerium scharf angegriffen, weil es die Mängelberichte öffentlich gemacht hat. Vor einer Woche gab das Unternehmen eine 9-seitige Pressemitteilung heraus. Am Schluss wendet sich der Waffenhersteller an die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Bitte lassen Sie sich von der gegen Heckler und Koch inszenierten Kampagne nicht verunsichern. Solange Sie die Grundregeln des infanteristischen Feuerkampfes mit einem Sturmgewehr gemäß der gültigen Vorschriften der Bundeswehr befolgen, können Sie sich auf Ihr G36 Sturmgewehr jederzeit verlassen. Ob Heckler und Koch die gültigen Vorschriften zum Waffenexport befolgt hat, ist unklar. Noch in Mexiko kündigte der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Christoph Stresser an, man müsse prüfen, ob in Zusammenarbeit mit einer deutschen Behörde deutsches Recht verletzt worden sei. Dabei ist schon alles geprüft. Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft kennt offenbar einige brisante Details im Zusammenhang mit Waffenlieferungen von Deutschland nach Mexiko. In dem vor 5 Jahren angestoßenen Fall laufen bereits Ermittlungsverfahren. Staatsanwältin Claudia Kraut. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart führt derzeit 2 Ermittlungsverfahren, die beide im weitesten Sinne das Land Mexiko betreffen. Bei dem ersten Ermittlungsverfahren besteht der Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz. Im zweiten Ermittlungsverfahren geht es um Parteispenden. Konkret um die Frage: Wurden Parteien, also Politiker, bestochen, um geltende Gesetze zu umgehen? Verschiedene Parteien haben Spenden unter 10.000 Euro von Heckler und Koch bekommen. Diese haben sich als nicht verdächtig erwiesen. Aber aus den Ermittlungen hat sich ein konkreter Verdacht ergeben. Eine Spende lässt im Zusammenhang mit mittlerweile sichergestellten E-Mails die Vermutung zu, dass diese Spende gezielt im Hinblick auf eine Genehmigung zum Export von Waffen nach Mexiko platziert wurde. Denn diese Spende steht im Zusammenhang mit sichergestellten E-Mails. Deswegen ermitteln wir wegen des Verdachts der Bestechung von Amtsträgern. Die Ermittlungen betreffen mehrere Personen. Wer genau im Visier ist, will die Staatsanwaltschaft nicht sagen. Klar ist, es geht um Mitarbeiter von Heckler und Koch. Welche Rolle deutsche Politiker spielen, das ist immer noch unbekannt. Den Stein ins Rollen brachte vor 5 Jahren der Rüstungsexperte Jürgen Gräßlin. Am 19. April 2010 stellte er über seinen Anwalt Holger Rothbauer eine erste Anzeige. Strafanzeige gegen Heckler und Koch wegen des Verdachts illegaler G36-Gewehrexporte nach Mexiko und Korruption. Seit 5 Jahren dauern nun die Ermittlungen an. Und nachdem immer mehr Details bekannt geworden sind, ist kaum noch zu erklären, wieso die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Der Tübinger Anwalt Holger Rothbauer äußert seine Ansicht. Der dortige Staatsanwalt hat mir zumindest von Anfang an den Eindruck gemacht, dass er an diesem Verfahren nicht ein besonders großes Interesse hatte, sodass es schon mal bis Ende des Jahres 2010 dauerte, nachdem Report Mainz dann einen Filmbeitrag gebracht hat und dann eine Hausdurchsuchung stattgefunden hat bei Heckler, dass das Verfahren erstmal ein bisschen in die Gänge gekommen ist. Zweimal, kurz vor Weihnachten 2010 und im November 2011, rückten die Fahnder aus. Bei der letzten Razzia waren es 300, die das Unternehmen sowie mehrere Privatwohnungen durchsuchten. Das Großaufgebot sollte Beweise für angebliche Bestechungszahlungen für Rüstungsgeschäfte aufspüren. In der Folgezeit kündigte der Waffenhersteller 2 Mitarbeitern fristlos. Heckler und Koch warf ihnen vor, für den mutmaßlich illegalen Waffenhandel mit Mexiko verantwortlich zu sein. Das Arbeitsgericht Freiburg kassierte die Kündigung und vor dem Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg kam es Ende 2014 zu einem Vergleich, wonach der Fortbestand der Arbeitsverhältnisse davon abhängig gemacht wurde, dass die Mitarbeiter nicht wegen einer vorsätzlichen Straftat nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz und Außenwirtschaftsgesetz verurteilt werden. Sind die beiden Beschäftigten nur Bauernopfer? Und wenn das so wäre, wer ist dann wirklich verantwortlich? Gegenstand im Arbeitsgerichtsprozess war auch die interne Kommunikation bei Heckler und Koch über Ausfuhrgenehmigungen in mexikanische Provinzen. Sie fand zwischen dem Vertrieb und dem damals für Exportgenehmigungen Verantwortlichen Peter Beierle, einem pensionierten Landgerichtspräsidenten, statt. Ob Beierle im laufenden Ermittlungsverfahren eine Rolle spielt und gegebenenfalls welche, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft äußert sich weiterhin nicht zu konkreten Personen. Jürgen Gräßlin hatte Beierle in seinen Anzeigen als einen der mutmaßlich Verantwortlichen genannt. Dieser wies 2010 die Vorwürfe als absurd zurück. Nach der ersten Anzeige von Gräßlin und einer Hausdurchsuchung im Unternehmen schied Beierle aus dem Unternehmen aus. Mit den Ermittlungen soll dieser Schritt jedoch nichts zu tun gehabt haben. Eine Unternehmenssprecherin führte Ende 2010 eine andere Lebensplanung als Grund an. Heute möchte Peter Beierle nichts sagen. Er verweist auf seinen Anwalt. Der Stuttgarter Jurist Dietrich Quedenfeld gilt als exzellenter Strafverteidiger. Doch der Anwalt antwortet auf eine schriftliche Interviewanfrage nicht. Auch eine Nachfrage beim baden-württembergischen SPD-Justizminister Rainer Stickelberger scheitert. Die Pressestelle teilt mit: Im Zusammenhang mit möglichen Waffenlieferungen nach Mexiko ist derzeit ein Ermittlungsverfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen möglichen Verstößen gegen das Außenwirtschafts- und Kriegswaffenkontrollgesetz anhängig. Zu laufenden Ermittlungsverfahren gibt das Justizministerium grundsätzlich keine Auskünfte und steht auch nicht für Hintergrundgespräche zur Verfügung. Laut Jürgen Gräßlin und Holger Rothbauer gibt es einen Kronzeugen und dieser habe Verdächtige benannt. Unser Hauptinformant, der ja dazu geführt hat, dass es überhaupt zu dieser Strafanzeige und zu diesen beiden Verfahren und dass durch die Vernehmung, bei der einer sehr, sehr langen Vernehmung ich mit dabei war, ganz, ganz eindeutig und klar über Personen und deren Verantwortliche gesprochen wurde. Auch das in Köln ansässige Zollkriminalamt hat im Fall Heckler & Koch ermittelt und im September vergangenen Jahres seinen Abschlussbericht vorgelegt. Doch seit damals ist nichts passiert. Der Rüstungsexperte Jürgen Gresslin. Es muss weitergehen, weil die Staatsanwaltschaft jetzt vom Zollkriminalamt ja den eindeutigen Hinweis bekommen hat, dass das Kriegswaffenkontrollgesetz verletzt wurde. Laut Gresslin wurden die Waffen nachweislich in verbotene Unruheprovinzen geliefert. Der betreffende Bericht des Zollkriminalamts ist allerdings bisher nicht veröffentlicht worden. Das Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart läuft noch. Und im Januar, wenige Monate nach dem mutmaßlichen Massaker an den Studenten und nachdem schon seit Jahren bekannt ist, dass das baden-württembergische Unternehmen Waffen nach Mexiko geliefert hat, wurde der zuständige Staatsanwalt für mehrere Monate abgezogen. Das sei normal, hieß es bei der Behörde. Im März erläuterte der Leiter der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, Siegfried Mahler. Die wesentlichen Ermittlungen durch das Zollkriminalamt liegen vor, müssen jetzt ausgewertet und zusammengefasst werden durch unsere Behörde. Und ich denke, dass damit dann ein Abschluss möglich sein könnte im zweiten Halbjahr 2015, also noch im Laufe dieses Jahres. Da das Verfahren Auslandsbezug hat, die Frage Lieferung von Kriegswaffen in nicht zulässige Gebiete zum Gegenstand hatte, sind die Ermittlungen schwierig, langwierig. Die Frage dann auch der Verantwortlichkeit von Mitgliedern dieser Firma Heckler & Koch, auch diese Frage nicht einfach zu beantworten. Und dadurch erklärt sich dieser lange Ermittlungszeitraum. Der Anwalt Holger Rothbauer schätzt die Situation anders ein. Das ist deswegen sehr bemerkenswert, weil schon das Zollkriminalamt ja sehr lange gebraucht hat. Wenn die dann einen Bericht fertig haben und der im Herbst 2014 auf dem Tisch des Staatsanwaltes liegt, dieser dann im Januar abgeordnet wird für 6 Monate, dann hat er immer noch locker 3 Monate Zeit gehabt, einen Anklagesatz, der ihm ja im Computer ein Stück vorgegeben ist. Die Ermittlungsergebnisse muss er nur sehr einfach übertragen in das System, dass man sich schon fragen muss bei so klaren Erkenntnissen, warum die Anklage nicht schon längst auf dem Tisch liegt. Stopp den Waffenhandel jetzt! Stopp den Waffenhandel jetzt! An einem Samstagmorgen in diesem Frühling demonstrieren in Oberndorf mehrere Dutzend Rüstungsgegner in Sichtweite eines Supermarkts. Auch Mitarbeiter von Heckler & Koch kaufen hier ein. Etwa 500 Meter entfernt befindet sich der Stammsitz des Waffenherstellers. Wir stehen hier, um heute wieder gegen Heckler & Koch zu protestieren. Die Aktivisten verteilen Postkarten mit der Aufschrift »Wir helfen töten« an die Passanten, auch an Heckler & Koch Mitarbeiter. 640 Mitarbeiter sind am Stammsitz des Unternehmens in Oberndorf beschäftigt. Dieses wurde 2002 von Andreas Heschen und Keith Halsey übernommen. Mehrheitsgesellschafter Heschen ist verschwiegen. Über den Mitfünfziger ist so gut wie nichts bekannt. Er meidet die Öffentlichkeit. Der Unternehmer, dem auch der Kleinflugzeughersteller Remos gehört, ist seit kurzem direkt in der Geschäftsführung des Waffenriesen tätig. Bislang hatte der gelernte Investmentbanker Heckler & Koch über eine Dachgesellschaft gesteuert. Offizielle Zahlen über den Verlauf des Geschäftsjahres 2014 liegen noch nicht vor. Spekulationen über eine angespannte finanzielle Lage wies das Unternehmen auf seiner Internetseite zurück. Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist stabil mit positivem Trend. Die Auftragslage ist gut, die Beschäftigten sind voll ausgelastet. Heschen wird ein guter Draht zur Politik nachgesagt. Der Bundestagswahlkreis Rottweil-Tuttlingen ist der Wahlkreis des CDU-CSU-Bundestagsfraktionsvorsitzenden Volker Kauder. Heckler & Koch-Chef Andreas Heschen betonte bei einem offiziellen Besuch Kauders im Jahr 2009: Kauder hat immer wieder die Hand über uns gehalten. Konkret, wenn es um Exportgenehmigungen ging. Das schreibt jedenfalls der Rüstungsexperte Jürgen Gresslin in seinem neuesten Werk Schwarzbuch Waffenhandel. Gresslin hat für seine Recherchen mit Mitarbeitern von Heckler & Koch gesprochen. Einige sagten ihm, so Gresslin, wir haben jemand, der für uns in Berlin die Geschäfte regelt. Das sei Volker Kauder. Er gehe ein und aus bei Heckler & Koch. Die schriftliche Anfrage mit der Bitte um ein Interview mit Volker Kauder wird von einem Sprecher mündlich beantwortet. Volker Kauder gebe zu diesem Thema grundsätzlich keine Interviews. Anders Ernst Burgbacher. Auch der Name dieses FDP-Politikers wird häufiger im Zusammenhang mit dem Waffenhersteller aus Oberndorf genannt. Bis 2013 war Burgbacher parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium. Burgbacher und Kauder hatten viele Jahre einen gemeinsamen Bundestagswahlkreis, Rottweil-Tuttlingen. Dem FDP-Politiker wird nachgesagt, er könnte über das Bundeswirtschaftsministerium, das federführend bei Rüstungsexporten ist, Einfluss auf mögliche Waffenausfuhren genommen haben. Burgbacher bestreitet das. Die Vorwürfe sind wirklich völliger Unsinn. Ich habe mit Heckler und Koch nie engere Kontakte gehabt. Die Parteispende war zu einer Zeit, wo ich ganz einfach Abgeordneter war, hatte mit dem Staatssekretär nie was zu tun. Und deshalb ist das alles wirklich aus der Luft gegriffen. Von 2009 bis 2011 gingen von Heckler und Koch rund 20.000 Euro auf das Konto der FDP. Davon rund 5.000 Euro an den FDP-Kreisverband Tuttlingen, dem Kreisverband von Burgbacher. Es ist wirklich lächerlich, denn die Spende floss im Bundestagswahlkampf 2009. Damals war ich kleiner Abgeordneter, sonst überhaupt nichts, hatte mit Heckler und Koch auch nichts zu tun. Und ich kann mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, Spenden haben mich in meiner politischen Tätigkeit nie beeinflusst. Außerdem hätte ich überhaupt nicht die Möglichkeit dazu gehabt. Ich hatte im Wirtschaftsministerium als parlamentarischer Staatssekretär nichts, aber auch gar nichts mit Genehmigungen für Waffenlieferungen zu tun. Ich habe davon auch nichts erfahren. Das Einzige, wenn eine Fragestunde im Bundestag war, da konnte es sein, dass ich dazu antworten musste, aber in die Entscheidungsprozesse war ich nie in irgendeiner Weise eingebunden. Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte Mitte Januar, Heckler & Koch sei eine wichtige Rüstungsfirma in Baden-Württemberg. Zum Thema Waffenlieferungen will sich der Regierungschef grundsätzlich nicht äußern. Das sind Fragen, die nicht in meinen Kompetenzbereich fallen. Für die Außenpolitik, für diese Fragen ist ausschließlich die Bundesregierung zuständig und nicht die Länder. Und sowieso nicht in solch prekären Fragen wie Waffenlieferung. Dafür habe ich keinerlei Mandat durch die Verfassung. Darum äußere ich mich grundsätzlich zu solchen Fragen nicht. Anwalt Rothbauer bestätigt die Aussage Kretschmanns, wonach die politische Frage in Berlin beantwortet werden muss. Doch die Zuständigkeit für den Fall liege nun einmal bei der Stuttgarter Staatsanwaltschaft. Und beschuldigt werden Mitarbeiter und Verantwortliche von Heckler und Koch. Also insofern ist diese Personalpolitik, für die alleine das Land und der Justizminister zuständig ist, die ist natürlich in diesem Fall schon ausschlaggebend. Also eine Nachfrage zumindest der Landesregierung zu sagen, Leute, das ist wirklich hier ein und es ist aus meiner Sicht der prominenteste Fall im Rüstungsexport, den wir bisher im strafrechtlichen Bereich haben, neben vielleicht Imhausen. Und dieser Fall, den kann man nicht auf der Personalebene abschieben und sagen, naja, ist ja egal, ob der ermittelnde Staatsanwalt jetzt mal 6 Monate ausfällt, irgendwann wird er wiederkommen und kann das dann fertig machen. Bis Ende des Jahres will die Anklagebehörde die ganze Sache abschließen. Noch immer lässt sich nicht absehen, ob sie Anklage erheben wird.